Erdkunde. Mir träumte von Knochen. Ich war im Gelände, mein Gesicht, meine Füße. Ich schaute auf meine Hände, in den Staub, den Niesel. Ich wusste nicht, bin ich in Teplitz, in Teplitzsee oder in Tepel. Ich berührte nichts. Alles, fürchtete ich, würde zerbröckeln. So wie der Name, porös, porös in der Hand. Der Senke. Es roch, als sei etwas verbrannt. Eine Schürfstelle sicher. Ich stand unter der Erde, doch der Himmel blieb da. Nirgendwo Knochen. Auf eine warme Flasche zum Nachbarn in den Keller. Meine Kohleneimer bleiben draußen. Die Bar ist Handarbeit, der Tropfenfinger spitze, plauen. Kein Poster, keine Hotpants, keine Titelseiten an der Wand. Dafür ein Knochenmann aus Pappe, der sich bewegen und im Dunkeln leuchten kann. Gestern hat er den Wagen vor die Leitplanke gesetzt, seinen Renault, sponsert bei Mutti oder Mausi. Seit einer Woche nichts von ihr gehört. Sonst wären sie morgen hinter die Grenze gefahren. Er geht da tanken und beguckt die Frauen, sie zum Friseur. Alles auf Deutsch. Im Zweifelsfall macht man so. Manchmal ein Picknick, feuchte Sitze, Kühlboxversagen. Ich nicke, stelle keine Fragen. Mein Blick geht ins Dunkel, wo eine Luke sein muss, ein Kohlenhaufen. Möglich, er bringt sich was aus Tschechien mit. Die glühen schnell, sind jung und verboten. Ich stochere nicht. Die Finger taub vom Eimergriff, die Knöchel, die Briketts. Ich fasse auch nichts an. Meine Ossifizierung. Starre Augen. Über den Kamm. Streiche Böhmen, streiche Land mit dem Finger auf der Karte. Fächer und Feuerpalmen, Sumpfzypressen, Torf, ohne Wattejacke, ohne Schutzhelm in die Sprache. Du schabst, sackst ab. Fuchsrote Klumpen, fremde Felder, Bitumenbänder aus der Palmenwachszeit. Mit dem Finger hinters Ohr, verschorft seit Jahren. Du spürst den Knorpel, du weißt nicht, ist es Grind, Talg, ist es ein Schwamm. An der Leitplanke dachte er, jetzt kratzt du ab. Ich folge nicht, ich höre nur den Ton, die weichen Konsonanten. Mein Nachbar schleppt den Rasenmäher in den Garten, ich bleibe in der Kellerluft, oben das Radio, ein bisschen Beat, ein bisschen Ballett. Aber leise, falls seine Frau sich melden sollte, Telefon. Hier unten Sommerfäule, Kohlenstaub, Feuchtigkeit in den Mauern. Keine Salonbriketts. Er wartet. Ich murmle ihm nach. Ich schwitze. Einmal habe ich Bälge gesehen, aufgereiht in ihrer Kiste. Stieglitze, Varietäten von überall aus dem Osten. Manche sind rund 100 Jahre alt. Keinerlei Farbverluste, der Kopf, der Schwanz, die Flügel und innen ist Watte. Erst seit kurzem bewahrt man auch ihre Knochen. Ich sah, sie liegen gut in der Hand. Ackermann-Gegend. Kein Braunton, nichts reimt sich auf Braun. An meinem Handrücken die abgeschürfte Stelle. Versandete Areale, Lehm, alles pappig und grau. Da fand ich die Glanzerde und den Gärenmantel. Unsichere Lesart, Kopistenfehler oder untergegangener Sinn. Schoßmantel, Saum, vor 600 Jahren. Die Gräber ausgehoben. Abraum, Grundwasserfragen, mir träumte von Knochen.